hier keine Spur, die Wohnung ist leer und mein Herz wie Blei so schwer. Ich geh kaputt und du bist wieder bei ihm. Ich weiß nur eins, jetzt ist Schluss und dass ich um dich kämpfen muss. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und mein Stolz, die klingt schon auf dem Müll. Doch noch weiß ich, was ich will. Ich laufe im Kreis von früh bis spät, denn ich weiß, dass ohne dich nichts geht. Ich brauche Luft, bevor mein Herz erstickt. Und wie ein Wolf renn ich durch die Stadt, suche mich unsere Kneipen ab. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? So ein Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und mein Stolz, die klingt schon an. Ich will.